In der modernen Arbeitswelt rücken Projekte immer mehr in den Vordergrund, ausgeführt von Projektteams. Viele von diesen Teams können keine Erfolge vorweisen. Warum? Es gibt Untersuchungen, die das Scheitern von Projekten belegen. Aus denen geht hervor, dass die Misserfolgsquote bei Teams, die bestehende Arbeitsabläufe und Prozesse optimieren sollen, bei 26% liegt. Anders sieht es bei Projektteams aus, die etwas Neues schaffen oder auf völlig veränderte Situationen reagieren müssen. Diese Teams scheitern zu 90%. Und das liegt unter anderem daran, dass es schwieriger ist, etwas Neues zu schaffen, als man denkt. Man kann nicht auf Erfahrungen aufbauen, man muss alte Strukturen, auch Denkweisen, hinter sich lassen. Heißt das, dass junge Menschen ohne Erfahrung und mit viel Risikofreude für solche Projekte geeigneter sind als erfahrene Kollegen, die mehr auf Sicherheit setzen? Nein. Studien zeigen, dass die risikofreudigen Menschen keine besseren Leistungen bringen als andere. Es geht um eine ausgewogene Balance zwischen Erfahrung und Risiko. Das muss in der Gruppe miteinander harmonieren und sich gegenseitig nach vorne bringen. Diese zwei Elemente dürfen nicht gegeneinander arbeiten. Können Betriebe, Teams oder einzelne Mitarbeiter aus dem Scheitern Nutzen ziehen? Scheitern macht klug, vorausgesetzt, man will aus dem Scheitern etwas lernen. Dabei ist die Frage ganz wichtig, wie Menschen das Scheitern verarbeiten, wie sie damit umgehen. Menschen, die versuchen, die Verantwortung für den Misserfolg anderen in die Schuhe zu schieben, die werden garantiert nichts lernen. Nur Selbstverantwortung und Reflexion über die Gründe des Scheiterns bringen uns einen Schritt weiter. Und, das darf man auf keinen Fall vergessen, die emotionale Bindung, zum Beispiel zum gescheiterten Projekt. Ist es für die Betroffenen nicht so wichtig, finden sie auch das Lernen aus den Fehlern nicht wichtig. Ist jemand aber wirklich betroffen, kann aus dem Scheitern etwas Positives entstehen. Also nur Selbsterkenntnis und Selbstreflexion nach dem Misserfolg können positive Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung haben.